Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Gut. Ja, dann, ich begrüße euch. Herzlich willkommen zur 7. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wir haben heute den 27. Juli. Wir beginnen mit 5 Minuten Verspätung um 20.35 Uhr. Anwesend sind der Bali, der Martin, der Wolf, der Janis, der Sven, der Toffer, die Marco und die Isan. Damit sind wir heute vollständig. Protokoll übernehmen Sven und Isan. Der Elder hat sich heute freigenommen, das muss auch mal sein. Wir sind nicht nur vollständig, sondern auch beschlussfähig. Das heißt, als erstes hätten wir da das Protokoll der letzten Woche. Gibt es Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir das einstimmig angenommen und kommen zu den Berichten des Landesvorstands, beginnend mit Sven. Ich komme jetzt gerade aus meinem Kurzurlaub. Dementsprechend ging vor allem jetzt die letzten Tage noch ein bisschen mehr. Bezüglich der Organisation Gamescom sind die Finanzen jetzt organisiert. Also Land und Bund beteiligen sich ja. Niedersachsen war im Gespräch, aber die haben das soweit abgelehnt, sich zu beteiligen. Gut, sei es drum. Ich glaube, da sind die Beziehungen gerade sowieso etwas angespannt. Team ist soweit organisiert, Beauftragungen sind durch den Bund erfolgt. Die Beantragung der Pressetickets erfolgt dann jetzt in Kürze. Dann will ich mich noch mal in die AGÖA-Sitzung mitgesellen. Bezüglich von Social Media und wie wir das handhaben wollen. Vielleicht wäre auch eine Unterseite auf der NRW-Homepage ganz cool. Ansonsten bin ich ja beteiligt am Bündnis Schule muss anders, beziehungsweise deren jetziger Bildungsprotest Bildungswende jetzt. Da bin ich in der Orga-Struktur mit dabei und vertreten, vor allen Dingen im Bereich Nordrhein-Westfalen. Dort starte ich auch derzeit zusammen zusätzlich zu unserem eigenen Podcast-Projekt noch einen Bildungspodcast mit einigen Leuten aus der Bildungsbubble. Weitere Infos folgen, das ist gerade noch in Planung. Dann einmal eine Aussage zur Transparenz. Ich stehe ab August in einem geringfügig bezahlten Angestelltenverhältnis zur Organisation und verdiene als Student quasi noch ein bisschen was nebenher, indem ich das mache, was eben meine Leidenschaft ist, nämlich für die Bildung zu kämpfen. Genau, und zu unserem eigenen Podcast-Projekt, das läuft jetzt mit Janis an. Wir hatten uns jetzt noch vor meinem Kurzurlaub getroffen. Das hat bei ihm aufgrund von technischen Problemen und bei mir, weil ich am Montag erst wieder zurückkam, mit der ersten Aufnahme nicht geklappt, aber das läuft jetzt an und steht in den Startlöchern. Das wäre es soweit von mir. Danke, Sven. Sollte es Anmerkungen oder Rückfragen geben zu unseren Tätigkeitsberichten, machen wir das am Ende aller Berichte. Und weiter geht's mit mir. Ich habe an der Datenschutzschulung teilgenommen am 18. Juli. Vielen Dank nochmal an den Wilk an dieser Stelle. Dann habe ich den Vertrag für den Saal für die Marina NRW unterschrieben und auch die Anzahlung angewiesen. Das ist also jetzt in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt. Habe entsprechend das Planungspad für die Marina aktualisiert. Dann habe ich zusammen mit dem Martin diesen Text gemacht für die Unterstützungsunterschriften und der ist geblockt worden und der ist gemailt worden und ich habe auch auf der Webseite, NRW-Webseite. Ich kann die Sprache gerade nicht hören. Wie geht's euch anderen? Sie klar und deutlich. Ich auch. Ja, und Sie alle. Okay. Dann liegt es ja Gott sei Dank nicht an mir. und auf der NRW-Webseite auch verlinkt. Dann habe ich diesen Crew-Beschluss umgesetzt und alle Crews gemarkt und auch da die E-Mail rausgeschickt über die NRW-Info-Mailing-Liste. Naja, und dann so die Kleinigkeiten, Kalender, Pflege, Sitzungsvorbereitung, ein paar Tickets bearbeitet und immer wieder ein paar Spams gelöscht, wenn ich im RT war. Das war's von mir. Und weiter geht's mit Wolf. Okay, bei mir ist das kurz gefasst. Aber eine Woche weg und waren in der schönen sächsischen Schweiz. Und ansonsten gab es noch zwei Fraktionssitzungen in der Zeit und ich habe halt jede Menge Spam aus dem RT gelöscht, aber das war's dann auch schon. Danke dir und weiter geht's mit Wally. Schönen guten Abend. Pflichtgemäß die Gen-6-Sitzung besucht, ein bisschen Mitgliederverwaltung gemacht. Da ist die Response ein wenig schlecht. Und ich habe während des Urlaubs von Martin ein paar Überweisungen getätigt, die wichtig waren und an ein paar Domains erinnert. Ansonsten zu wenig, finde ich. Danke. Danke, Bali. Und weiter geht's mit Janis. Ich habe weiter an der Planung der Marina gearbeitet. Größtenteils da habe ich mich um die Wiki-Seite gekümmert, die ich jetzt angelegt habe. Die habe ich auch verlinkt im Pad. Dann, wie Sven eben schon erwähnte, das Podcast-Projekt steht jetzt langsam mal in den Startlöchern, nachdem es ein bisschen Verzögerung gab. Ich war letzte Woche bei der Datenschutzschulung, bei der Team PolGF und diese Woche beim Dicken Engel. Danke dir. Und als nächstes haben wir den Topfer. Beim Aktivkongress von Digital Courage, deshalb war ich letztes Mal bei. Davor habe ich in Kassel 2 Wochenenden lang mit Unterstützungsunterschriften für die Landtagswahl in Hessen gesammelt. Ich habe an der Datenschutzschulung teilgenommen und habe ein ganz bisschen auch mit Domainverwaltung unterstützt. Und das war's. Danke, Toffer. Und weiter geht's mit Isan. Ich habe auch ein bisschen AGÖA gemacht. Ich war ebenfalls bei der PolGF-Runde, also diesmal war es ja wieder der dicke Engel. Und ansonsten bin ich eifrig bei Social Media dabei, den Mastodon-Account weiter aufzubauen. Wir kriegen ja alle mit, dass Twitter so stückchenweise doch viele Federn lässt oder gar nicht mehr Twitter heißt. Beziehungsweise, und deswegen ist der Mastodon-Account jetzt natürlich umso wichtiger. Und eine kleine Sache wollte ich kurz erwähnen. Vor 2 Tagen kam eine Nachfrage wegen Sitzblockaden. Die habe ich dann weitergegeben an unseren Piraten Amsel. Und diese Diskussion zieht sich also bis heute hin. Das ist recht lustig und vor allen Dingen interessant mitzulesen. Und ansonsten habe ich auch noch Tickets geschubst und naja, klar, das System entspammt. Das tun wir, glaube ich, alle. Ja, das hatte ich vergessen zu erwähnen, dass ich Spam gelöscht habe. Ja, ich glaube, du bist unser Hauptlöscher, ne? Alle paar Tage mal. Also jetzt die letzten Wochen war ich nicht mehr ganz so fleißig, aber immer wenn ich angehe, dann lösche ich da haufenweise Spam. Das war ich, aber mich lobt wieder keiner. Oh, Entschuldigung. Ja. Es war auch wenig da die letzten Tage. Ja, das meine ich nämlich, dass es schon mal schlimmer war. Okay, dann haben wir als last but not least noch den Martin. Ja, ich war wieder an der Sitzung der WKO dabei und habe natürlich mit dir, was du schon erwähnt hast, diesen Text geschrieben zu den Unterstützerunterschriften. Und ansonsten war da nichts. Ja, und dann sind wir, glaube ich, durch hier, ne? Jo, danke dir. Gibt es Rückfragen, Anmerkungen? Bali, ich habe eine Frage. Haben wir wieder eine E-Mail bekommen von jemandem, der vor 10 Jahren mal in dieser Partei war und immer noch E-Mails bekommt. Das konnte ich soweit klären. Das ist wahrscheinlich die NRW-Info-Mailing-Liste, wo irgendwie immer alle drauf sind und sich aber keiner selbstständig rausschreiben kann, abmelden kann. Das habe ich ihm auch erklärt. Jetzt wollte er aber doch noch mal irgendwie sicher sein, dass er nicht noch irgendwo als Karteileiche in der Verwaltung ist. Wo soll ich dir das Ticket hinschieben, dass du da mal gucken kannst? Weil das kann ich ja nicht einsehen. Du kannst es schlicht und einfach beantworten. Ich habe heute Morgen er ist nicht mehr in unserer Mitgliederliste. Ah, okay, gut. Ja, dann schreibe ich ihm noch mal. Danke dir. Bitte gerne. Gut, dann hätten wir als nächstes die Bericht Statistik. Mitglieder, da gibt es nichts Neues. Stand 31. Mai 1391, davon stimmen berechtigt 538. Der Barkassenbestand auch vom 31. Mai 158,48 €. Da muss ich etwas scrollen. Aktualisiert GLS-Girokonto 10.462,96 €, Zinsertragskonto unverändert 29,99 €, Stadtsparkasse Düsseldorf Girokonto 69.138,06 € und Renditenkonto 186.767,61 €. VKV Kontostände Stand 5. Juni findet ihr auch auf unserem Vorstandsblog, wenn ihr danach schauen wollt, unter Kontoständen. Gibt es hier Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen? Das ist nicht der Fall. Da mache ich weiter mit den Terminen. Wir haben am 12. August eingeladen zur Kreismitgliederversammlung in Köln im Büze, 15 bis 17 Uhr. Da gibt es auch eine Wiki-Seite zu. Am 13.8. Haben wir eingeladen zu einer KMV, stimmt übrigens nicht, ist eine MV. weil Kreisverband Duisburg ist ja aufgelöst, aber wir haben zu einer Mitgliederversammlung eingeladen im Restaurant Margaretenhof, wo das auch früher mal stattgefunden hat. Zeitgleich 12. bis 13. August ist die PolGF-Tagung in Bremerhaven. Dann haben wir 23. bis 27. August die Gamescom, haben wir gerade schon gehört, wo wir aktiv sein werden. Dann 8. bis 9. bis 10.9. den 3. Parteienkongress in Leipzig, am 22.9. In Köln ein Fachtag, die Welt nach Facebook, Twitter und YouTube, unter anderem mit Katascha und Rückrück aus Dresden. Dann haben wir am 8.10. Landtagswahlen in Bayern und Hessen und auch die Kammerwahlen in Luxemburg. Am 17.10. haben wir nochmal eine Datenschutzschulung im Angebot. Und am 25.11. jetzt mit festem Datum die Marina NRW und 6. bis 9. Mai im nächsten Jahr werden die Wahlen zum Europaparlament stattfinden. Die Termine sind soweit auch alle im Kalender eingetragen. Wenn ihr Termine habt, auch lokal bei euch, Stammtische oder Infostände und wir darüber noch keine Info haben, bitte immer gerne an uns. Dann können wir das im NRW-Kalender eintragen und Menschen, die mit uns Kontakt aufnehmen wollen, haben da eine Anlaufmöglichkeit. Haben wir noch Termine? Ja, wie immer. Her damit. Tüdal ist rausgefallen. 1. bis 3.9. Vernetzungstreffen. Da kriegt ihr noch einen Fahrtkostenantrag von mir. Gibt es denn da auch irgendwo Infos? Ich hatte nämlich schon mal geguckt. Oh, da muss ich nochmal nachfragen. Ja, die meisten Infos hole ich tatsächlich auch über Marc ein. Ja, also Marc muss die Info geben eigentlich. Okay, ja gut, dann schreiben wir das noch so rein. Anträge hatten wir diesmal keinen. Wir hatten einen Umlaufbeschluss, und zwar Ticketnummer 504738, Finanzantrag Gamescom von Sven. Hat ein Reisekostenbudget für die Gamescom beantragt in Höhe von 1500 Euro und das haben wir angenommen, beschlossen. Und das war es auch mit den Umlaufbeschlüssen. Dann sind wir jetzt bei Aktuelles aus den Kommunen. Gibt es hier jemanden, der etwas Aktuelles berichten kann? Veranstaltungen, Infostände, Stammtische, Ähnliches? Ja, theoretisch kann ich eine Veranstaltung aus Wuppertal berichten am 19.8. Ist eine Anti-Fascho-Demo relativ größer im Wuppertal entsprechend. Dadurch, dass einige Leute aus der rechten bis rechtsextremen Strömung am 19.8. ihren Hass entsprechend verbreiten wollen, dadurch gehen wir entsprechend in eine Gegendemo, wo auch einer von unseren Wuppertal-Piraten entsprechend in der Versammlungsleitung steht. Das wäre also noch ein Termin quasi aus der Kommune. Danke dir. Ihr tragt das noch ein, ne? Sollen wir dafür ein bisschen Wind machen? Klar, gerne. Es gibt noch einige von den Bündnis selber Tweets, die kann ich im Zweifel noch zukommen lassen. Ja, dann kann die Isan das retweeten und ein bisschen dafür auch mobilisieren. Das kann die Isan, ja. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Aktuelles zur Europawahl. Da haben wir, wie schon berichtet, die Infos weitergegeben, wo man das EU-Formular findet und was man dann damit tun soll. Gibt es sonst irgendwas Neues aus den Mumbles oder so? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sind wir bei sonstigen Wichtigen. Wir hatten vor 14 Tagen überlegt, wann wir eine LAFO-Klausur machen möchten. Jetzt haben wir im Prinzip zwei Termine, einmal den 19.8. und einmal den 23.9., wo aber jeweils ein LAFO gesagt hat unter Vorbehalt. Ich wollte jetzt nochmal fragen, welches Datum wir jetzt da festmachen sollen. Vielleicht gibt es ja auch bei dir was Neues, Janis. Ja, also prinzipiell kann ich da, mir wäre aber ein anderer Termin lieber, weil ich dann im Zweifel wahrscheinlich beim CSD Magdeburg wäre. Aber im Zweifel würde ich die LAVO-Klausel natürlich vorziehen. Ja, also wie sieht's aus? Im September haben wir immer das Problem, dass wir noch nicht wissen, wann ein Bundesparteitag auf uns zufliegt. Außerdem wäre es natürlich auch gut, wenn wir das so bald wie möglich hinkriegen. Wollen wir dann den 19.8. festlegen? Ich habe kein Problem damit. Passt bei mir ganz gut. Ja, ich denke, da ich zwar nicht an der Demo teilnehme, aber es sind ja Piraten vor Ort. Das hat sich jetzt erst im Nachhinein ergeben, aber das kriegen wir hin. Okay, ja gut. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, wir nehmen den 19.8. Dann haben wir da auch endlich einen Termin und treffen uns dann mal in Kürze für die große Planung. Gut, dann habe ich als nächstes noch die Marina NRW am 25.11. einfach nur mal hier hingeschrieben. Janis hat ja die Wiki-Seite angelegt. Ja, wir müssten uns dann mal überlegen, wann und wie wir die Einladung formulieren, also ob wir einen Schwerpunkt setzen, wie wir die Leute motivieren, vielleicht mit eigenen Ideen rüberzukommen. Meint ihr, das hat Zeit bis zur LAVO-Klausur? Ich denke, dadurch, dass die LAVO-Klausur jetzt noch relativ früh ist, also jetzt Mitte nächsten Monats, ist genug Vorlaufzeit, dass wir da dann entsprechend auch an der Einladung feilen können und darüber beraten können, welchen Schwerpunkt wir setzen möchten. Okay, dann haben wir noch dieses Ticket über den Ablauf der Domain briefwahl.nrw. Wolf, du hattest ins Ticket reingeschrieben, was das kostet. War ja nur zur Info. Aber ich bin ohnehin der Meinung, dass Domains sammeln, ohne sie zu benutzen, eher unnütz ist. Und deswegen wollte ich eigentlich nur wissen, ob es irgendeine Kampagne gibt, die heißt Briefwahl. Das sind die Leute, die unterwegs sind, aber ganz bequem auch so Piraten wählen können, dass das irgendwo bei uns in einer Wahlkampagne mit auftaucht. Weil sonst, ja, man muss solche Domains schon irgendwie bewerben und bekannt machen, sonst nützen sie ja kaum was. Ja, also dazu kann ich was sagen. Das hatte damals der Obereichwald initiiert, und zwar schon zur Bundestagswahl und dann eben aktualisiert zur Landtagswahl, weil das natürlich dann andere Formulare sind und so. Das ist natürlich auch recht aufwendig. Er hat das aber quasi mehr oder weniger abkopieren können von den, ich glaube, es waren die Saarländer, die das auch gemacht haben bei sich. Man könnte jetzt überlegen, das halt nochmal zu nutzen für die Europawahl, aber man muss es dann halt eben aktualisieren. Und jenseits irgendeiner Wahl macht es keinen Sinn, und für die Kommunalwahl, glaube ich, macht es auch keinen Sinn, weil es nicht so einheitlich ist. Generelle Informationen für eine Kommunalwahl, zum Beispiel in NRW, können wir das natürlich nehmen. Ansonsten hast du recht, generell für Kommunalwahlen eher weniger. Was ich gut finde an der Seite, ich habe die nämlich gerade offen, ist, dass das Prozedere der Briefwahl beschrieben wird, dass die Leute da informieren können. Und vielleicht guckt ja jemand nach Briefwahl, einfach um sich zu informieren und kommt dann auf unsere Seite. Also von daher ist das, wenn wir das aktualisieren, schon okay, das dafür auszugeben. Ja, das Und war der erst Sinn recht der zur Sache. Europawahl. Ja, sorry, dass ich jetzt zwischengequatscht habe, aber das war ja der Sinn der Sache, ne? So eine neutrale Seite, die dann halt eben auf unsere Informationen verlinkt sozusagen. Ist okay. Wissen wir schon, wer sich um solche Sachen kümmert? Ja, also ich denke mal, das liegt Ben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, und was und wie wir da jetzt auch noch weiter Dinge tun auf der Webseite, zum Beispiel für die Europawahl oder so, das müssten wir mal ein bisschen eingehender besprechen. Die verlängert sich einfach immer ein Jahr, oder? Die verlängert sich um ein Jahr, korrekt. Sicher? Ja, zumindest die Information von in XW. Also sollten wir da noch einen Schritt tun müssen, ich gucke mir das morgen an. Ich bin auch dafür, die zu behalten. Und zur Not verkaufen wir die für teuer Geld an das Land NRW. Jo, das ist ein Plan. Okay. Außerdem ist daran zu tun eigentlich nur eins. Der einleitende Satz heißt, am 26. September 2021 sind Bundestagswahlen. So, eigentlich braucht man bloß diesen ersten Satz austauschen. Alles andere kann man im Prinzip eins zu eins stehen lassen, außer im zweiten Absatz. Da steht dann, das hat schon die Kommunalwahl 2020 gezeigt, aber Schwamm drüber, das kann im Prinzip, ist eine historische Information, auch stehen bleiben. Ja, aber die Formulare sind doch andere und wird da nicht auch auf die erste Stimme verwiesen auch? Das gibt es auch bei der Europawahl auch nicht, oder? Also das müsste man sich dann, glaube ich, schon nochmal konkreter angucken. Aber wenn ihr sagt, okay, wir halten die jetzt erstmal, dann nehmen wir das mal in der WA mit auf die To-Do. Ich glaube, wir müssen den Eichwald auch fragen. Also ich habe keine Zugänge. Hast du welche, Isa? Ja, okay, dann klären wir das. Oh, dann haben wir als letzten Punkt noch, habe ich einfach rausgekramt, dieses Ticket CSD Münster, 26.08. Validat, hast du gesagt, dass du ständest da irgendwie in Kontakt mit demjenigen, der uns das geschrieben hat. Können wir dieses Ticket zumachen oder muss da noch was passieren? Er müsste noch von mir eine Antwort bekommen darüber, dass ich versucht habe, in Münster Leute zu finden, die für die Piraten einen Stand aufmachen, und die habe ich nicht gefunden. Auch das Interesse bei den Jupis war nicht gerade, zumindest die, die ich gefragt habe, hoch. Ja, ist ja auch schwierig, wenn irgendwie jedes Wochenende irgendwo CSD ist. Okay, ja, dann schreibst du ihm noch, ja? Notiere ich mir, ja. Super, danke schön. Gut, im Patch steht nichts mehr. Haben wir sonst noch etwas Sonstiges, Wichtiges? Und das ist nicht der Fall. Frage. Ja, bitteschön. Schwebt euch für die Klausur bereits eine Uhrzeit vor oder steht die im Patch? Ich habe keine Ahnung. Nee, da haben wir noch gar nichts festgelegt. Ort fehlt auch noch, richtig? Der Ort ist unsere Geschäftsstelle in Düsseldorf. Und Uhrzeit, ich schlage mal 11 Uhr vor. Ja, finde ich okay, aber ich habe es ja auch nicht so weit. Ist aber auch für mich okay. Ich komme ja eher so aus dem Raum, wo man normalerweise durch diverse Verkehrsknotenpunkte durch muss. Da ist 11 Uhr schon eine gute Zeit. Der Eis-11 ist auch noch im entsprechenden Raum übrigens. Ja, dann machen wir 11 Uhr fest. Jo. Super. Ja. Frank, du bist im Sprechenraum. Hallo, guten Abend. Guten Abend zusammen erstmal und Glückwunsch zu eurer Wahl. Ich habe nur eine kurze Nachfrage. Wer ist für die Kommunalwahlen 2025 bei euch geschäftsmäßig zuständig? Also ganz grundsätzlich in der Geschäftsordnung steht bei mir Wahlen. Und was die Kommunalwahl angeht, Martina, hattest du auch gesagt, dass du da dich mit einbinden möchtest, ne? Ja, mit einbinden ist gut. Ich muss. Ja, gut, ja, ja, klar. Nee, aber ich meine jetzt als Landesvorstand. Ja, genau. Da ich da sowieso aktiv werde, habe ich gesagt, ich mache das auch, genau. Okay, und man erreicht euch doch ganz normal über die normalen E-Mail-Verteiler und dann geht es halt darum, wenn ich das richtig mitkriege, am 25.11. plant ihr die nächste große Marina, ne? Ja, genau. Okay, wer plant da bezüglich Themenslot und Sonstiges? Das machen wir zusammen. Alles klar, das heißt Vorschläge auch an euch, ne? Ja, du kannst aber auch, der Janis hat ja die Wiki-Seite angelegt, wie sonst auch immer, da kann man auch schon mal was reinschreiben, wenn man möchte. Das wäre ganz nett, das ist dann übersichtlich, dann haben wir das da direkt, wenn du das irgendwie anders mir oder uns schreibst, geht das vielleicht verloren, am besten direkt ins Wiki, dann geht das nicht unter, dann haben wir das direkt. Okay, dann bekommt ihr demnächst mal Post. Ja, also Mails an Vorstand @, ne? Naja, das fängt klar. Super. Weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit. Dankeschön. Gut, ich hatte euch ja schon ein Ö-Teil angedroht, würde dann jetzt, ich habe niemanden im Sprechenraum, keine Wortmeldung, die Sitzung schließen. Nächste Sitzung ist, oh Wunder, in 14 Tagen und das ist wieder ein Donnerstag. Wir machen das wieder um 20.30 Uhr, nämlich am 10. August. Und damit schließe ich die Sitzung für heute um 21.04 Uhr. Vielen Dank. Danke, Vaku.